Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Siemens-Chef Käser nennt Stellenabbau wirklich tragisch. Ihre Hängematte von einer Statue erschlagen. Tragisch, sie ist den Steinkoloss offenbar selbst. Findet der Abwärtstrend nun seinen tragischen. Jetzt kündigt er seinen Rücktritt als deutsche Bankchef an. Dann muss er auch noch vor Gericht. Der Co-Chef ist zur tragischen Figur des jüngsten deutschen Geldhauses geworden. Es ist geradezu tragisch, dass sich die Protestanten und unter ihnen auch die Evangelikalen nicht mehr klar und unmissverständlich. Im Jahre 1993 veröffentlichte der Schriftsteller und Dramatiker Botho Strauß einen zivilisationskritischen Essay mit dem Titel »Anschwellender Boxgesang«. Darin beklagte er, dass der Begriff des Tragischen in unserer Zeit geradezu inflationär verwendet würde und dass dies Konsequenzen nach sich zöge. In den Worten des Dramatikers: »Die Schande der modernen Welt ist nicht die Fülle ihrer Tragödien, darin unterscheidet sie sich kaum von früheren Welten, sondern allein das unerhörte Moderieren, das unmenschliche Abmäßigen der Tragödien in der Vermittlung. Aber die Sinne lassen sich nur betäuben, nicht abtöten. Irgendwann wird es zu einem gewaltigen Ausbruch gegen den Sinnenbetrug kommen.« Tatsächlich kann man heute keine Tageszeitung mehr aufschlagen, ohne nicht von zumindest einem Ereignis zu lesen, das als tragisch bezeichnet wird. Dies mag zum einen am aktuellen Zustand der Welt liegen, häufig aber wohl auch an der Gedankenlosigkeit von Medienmachern und an einem Hang zur Übertreibung, der immer gleich zur stärksten Formulierung greifen lässt. Hier einige willkürlich ausgesuchte Beispiele aus Vergangenheit und Gegenwart, die in den Medien als tragisch bezeichnet wurden. Das Schicksal eines Ehepaars, das in einem oberbayerischen Fluss versuchte, einen Jungen vor dem Ertrinken zu retten. Das Ehepaar ertrank, der Bub wurde gerettet. War dies tragisch oder nicht tragisch? Das Schicksal der Geschwister Scholl. Tragisch oder nicht tragisch? Das Missgeschick eines schwäbischen Häuslebauers, dessen neuer Keller schon nach dem ersten schweren Regenfall unter Wasser stand. Der Umstand, dass ein Fußballstürmer 8 Monate lang das Tor nicht traf. Ein 7-jähriges Mädchen, das vom Blitz erschlagen wurde. Ein 79-Jähriger, der vom Blitz erschlagen wurde. Ein Minister, der sein Lieblingsprojekt nicht durchbrachte. Schon auf den ersten Blick regen sich Zweifel, ob all diese Ereignisse wirklich tragisch waren. Wenn aber alles, was in irgendeiner Weise nicht gut ist, gleich als tragisch bezeichnet wird, verliert das Wort seine Wirkung. Letztlich wird da nichts mehr als wirklich tragisch empfunden. Es erscheint daher sinnvoll, sich über die ursprüngliche, eigentliche und tiefere Bedeutung von Tragik klarer zu werden und zu verständigen. Danach haben wir eine gute Basis, um die genannten Ereignisse noch einmal anzuschauen. Tragisch oder nicht tragisch? Das Wort tragisch ist abgeleitet vom griechischen tragodia, das sich zusammensetzt aus tragos, deutsch Bock, und ode, deutsch Gesang. Tragödie heißt also ursprünglich so viel wie Boxgesang. Daher der Titel des Essays von Botho Strauß, Anschwellender Boxgesang. Der Name verweist auf die ursprüngliche Form der griechischen Tragödie, in der noch keine Schauspieler auftraten, sondern nur ein Chor mit Masken von Silenen oder Satyren, also Mischwesen aus Mensch und Ziegenbock. Das Wort tragisch bedeutet also zunächst einmal nur zur Tragödie gehörig. Die griechische Tragödie ist denn auch der Schauplatz, wo eine erste Art von Tragik in exemplarischer Zuspitzung ihren Ort hat, nämlich diejenige Tragik, die durch menschliche Handlungen verursacht wird. Als archetypische antike Tragödie gilt der König Ödipus des Sophokles, dem neben Aischylos und Euripides berühmtesten Tragödiendichter des griechischen Altertums. Der Inhalt, kurz zusammengefasst, ist folgender: Ein Orakel hat dem König von Theben geweissagt, sein eigener Sohn werde ihn töten, als Sühne für ein früheres Verbrechen. Um dies zu verhindern, setzt das Herrscherpaar seinen Sohn Ödipus unmittelbar nach dessen Geburt aus. Ödipus überlebt aber und wächst bei dem Herrscherpaar von Korinth auf, in dem Glauben, dies seien seine Eltern. Als er erwachsen ist, weissagt das Orakel auch ihm, er werde seinen Vater töten und seine Mutter zur Frau nehmen. Auch Ödipus versucht nun zu verhindern, dass diese Prophezeiung sich erfüllt. Deshalb verlässt er Korinth, denn er nimmt natürlich an, mit dem Elternpaar seien die dortigen Herrscher gemeint, die ihn aufgezogen haben. Unterwegs nun begegnet er seinem wirklichen Vater, den er aber nicht erkennt. Er gerät in Streit mit ihm und tötet ihn. Anschließend gelangt er nach Theben, das von einer Sphinx terrorisiert wird. Ödipus überwindet die Sphinx und wird zum Dank von den Thebanern zum König gekrönt. Wie es dem damaligen Brauch entspricht, heiratet er Iokaste, die Witwe des vorherigen Königs, die, wie er noch immer nicht weiß, seine Mutter ist. Damit hat sich das Orakel erfüllt. Dies alles ist die Vorgeschichte. Die eigentliche Handlung der Tragödie zeigt nun die Suche des Ödipus nach der Wahrheit über all das, was sich bisher zugetragen hat. Als sich schließlich die Einzelstücke zu dem schlimmen Gesamtbild zusammenfügen, erhängt sich Iokaste und Ödipus blendet sich selbst. Hier die entscheidende Szene. Ein Diener berichtet, wie er zusammen mit Ödipus die tote Iokaste auffindet. Dort nun erblickten wir die Frau, erhängt, in schwebende Stricke eingeflochten. Doch er, wie er sie sieht, brüllt schrecklich auf der Arme und löst die aufgehängte Schlinge. Als auf der Erde nun die Unglückselige lag, war furchtbar anzusehen, was danach kam. Denn er riss des Gewandes goldgetriebene Spangen von ihr ab, womit sie sich zu schmücken pflegte, erhob und schlug sie in die Höhlen seiner eigenen Augenkreise. Oft, nicht einmal stieß ausholend er in die Lider. Die Augäpfel, blutbeschmiert, netzten ihm zugleich das Kinn und ließen nicht entsickern tropfenweise nur das Blut. Nein, auf einmal ergoss ein schwarzer, blutiger Hagelregen sich. In diesem drastisch geschilderten Ende zeigen sich auf den ersten Blick zwei unverzichtbare Merkmale der Tragödie. Das Scheitern des Helden in einem Konflikt und das damit verbundene große und unverdiente Leid, das den Helden und andere Beteiligte trifft. Tragisch wird dieser Konflikt aber erst dadurch, dass beide Seiten in gewisser Weise im Recht sind. Auf der einen Seite steht die moralische Verpflichtung des Einzelnen, seinen Vater nicht zu töten und seine Mutter nicht zu heiraten. Auf der anderen Seite das allgemeine Recht, das die Bestrafung eines Übeltäters, hier des Vaters, gebietet. Der Zusammenstoß dieser beiden Rechtsansprüche ist es, der diesen Konflikt tragisch macht. Wenn in einem Konflikt Gut gegen Böse steht, ist daran nichts tragisch. Hier aber gibt es diese Einteilung nicht, sondern Wahrheit steht Wahrheit gegenüber. Recht gegen Recht, das Gute gegen ein anderes, das ebenfalls gut ist. In späteren Tragödien wird dieser Konflikt zwischen zwei Werten, die beide für sich genommen gut sind, zuweilen auch in der Seele eines Menschen ausgetragen. Dafür ist Shakespeares Hamlet ein Beispiel. Hamlet wird dort unter anderem innerlich zerrissen durch den Konflikt zwischen seiner Liebe zu Ophelia und seiner Verantwortung dem toten Vater gegenüber. In den Verstrickungen, die sich daraus ergeben, kommen beide schließlich ums Leben. Eine besondere tragische Komponente erhält der Konflikt im König Ödipus dadurch, dass der Held das Übel, das er verhindern will, gerade dadurch selbst herbeiführt. Hätte Ödipus das Orakel ignoriert und wäre einfach in Korinth geblieben, hätte das schlimme Geschehen sich nicht vollziehen können. So aber wird er zum ausführenden Akteur und dadurch schuld an dem, was geschieht, obwohl er genau das verhindern wollte. Das heißt, er wird gewissermaßen schuldlos schuldig. Diese schuldlose Schuld des Helden ist ein weiteres Kennzeichen des Tragischen. Im Scheitern und der schuldlosen Schuld des Helden zeigt sich einerseits die Kleinheit und Schwäche des Menschen. Er kann das Leid und den Untergang nicht verhindern, sondern führt es sogar selbst herbei. Aber in diesem Scheitern zeigt sich zugleich auch seine besondere Größe. denn Ödipus ahnt schon früh, dass die Wahrheit über das Geschehene schrecklich sein wird, aber dennoch sucht er weiter. So geht der Held als Person zwar unter, aber sein Anliegen, seine Idee siegt. Hier die Wahrheit, die er durch sein Handeln ans Licht bringt. Deshalb zeigt sich im Scheitern die Größe des Helden. Er stand im Dienste einer Idee, die größer ist als er, und hat sich dieser Idee geopfert. Fassen wir die Merkmale des Tragischen im König Ödipus noch einmal zusammen. Es findet ein Konflikt statt, in dem beide Seiten im Recht sind und der deshalb unausweichlich ist. Dieser Konflikt kann auch in der Seele eines Menschen ausgetragen werden, der zwischen zwei Wertvorstellungen zerrissen wird. Der tragische Held wird schuldlos schuldig, das heißt, er wird zum Verursacher großen Übels, ohne dies zu wollen oder sogar gerade indem er versucht, dieses Übel zu verhindern. Letztlich scheitert er, geht unter und erfährt großes Leid. In diesem tragischen Scheitern offenbaren sich die Machtlosigkeit und die Kleinheit des Menschen, aber auch seine Größe. Nun kommt es in unserem Alltag glücklicherweise nicht so häufig vor, dass wir unseren Vater töten und unsere Mutter heiraten. Die Tragödie verdichtet und dramatisiert das Tragische. Aber dennoch erkennen oder erahnen wir in den handelnden Personen bestimmte Grundzüge unserer eigenen Persönlichkeit. Deshalb berühren und bewegen uns Tragödien auch. Näher an unserer heutigen Wirklichkeit ist aber eine zweite Dimension von Tragik. Diejenige, die nicht durch menschliches Handeln hervorgerufen wird, sondern durch Schicksalsschläge. Etwa durch Naturereignisse wie Blitzschlag, Überflutung, Erdrutsch. Oder auch durch die Natur in uns. Etwa wenn der Fahrer eines vollbesetzten Busses plötzlich am Steuer einen Herzschlag erleidet. Was uns bei solchen plötzlichen Schicksalsschlägen, vor denen niemand gefeit ist, tragisch anmutet, ist etwas, das Max Scheler in seinem Aufsatz zum Phänomen des Tragischen die Gleichgültigkeit der Kausalverhältnisse in der Welt gegenüber unseren Wertvorstellungen nennt. Es ist ein Wesensmerkmal unserer Welt, dass der kausale Verlauf der Dinge auf die in ihm erscheinenden Werte keine Rücksicht nimmt, dass die Forderungen, welche die Werte aus sich heraus stellen, an den Fortgang einer Entfaltung und Entwicklung des Geschehens in der Richtung auf ein Ideal, dass diese Forderungen dem Kausalverlauf gegenüber wie nicht vorhanden sind. Dieser einfache Tatbestand, dass die Sonne über Gute und Böse scheint, macht Tragisches allererst möglich. Mit Kausalverhältnissen meint Scheler das naturgesetzliche Zusammenspiel von Ursachen und Wirkungen, das alles Geschehen in der Natur bestimmt. Diese Abläufe nun, so Scheler, nehmen keine Rücksicht auf unsere Wertvorstellungen, also auf das, was wir für gut, gerecht oder auf andere Weise für wertvoll halten. Das, was ist und geschieht in der Natur, richtet sich nicht nach dem, was unserer Meinung nach sein oder geschehen sollte. Der Blitz erschlägt wahllos einen Schwerverbrecher auf der Flucht, aber auch ein unschuldiges kleines Mädchen. Der Lungenkrebs ereilt Raucher, aber auch absolute Nichtraucher. Im Hochwasser ertrinken Gerechte und Ungerechte. Wolfgang Ambros hat dies in seinem Musical Der Watzmann sehr schön zum Ausdruck gebracht. Dort heißt es, der Berg, der Hockor einsehen nicht. Damit ist genau dies gemeint. Der Berg holt sich die Guten wie die Schlechten. Oder eben auch nicht. Diese Gleichgültigkeit oder Rücksichtslosigkeit des Naturgeschehens gegenüber dem, was wir für gut und richtig halten, ist in dieser Dimension die Wurzel und das zentrale Strukturmerkmal des Tragischen. Der tiefste Grund liegt also nicht darin, dass die Natur oder die Welt böse wären und so verfasst, dass immer das Schlechte siegt. Das meinte Schopenhauer, der darüber zum Pessimisten wurde. Aber Schopenhauer irrte. Eine solche Welt wäre schlimm, aber nicht tragisch. Wir müssten immer das Schlimme erwarten und würden es auch immer bekommen. Für Tragik bliebe da kein Raum. Das Naturgeschehen ist nicht böse, auch nicht gut. Es ist gleichgültig. Aus dieser Grundstruktur ergeben sich weitere Merkmale. Da wir uns nicht erklären können, warum das Schicksal dort zuschlägt, wo es zuschlägt und woanders nicht, nehmen wir bei tragischen Ereignissen untergründig und vage an, dass sie ihren Grund irgendwo jenseits unserer konkreten, sinnlich wahrnehmbaren Welt haben. Also im Metaphysischen. Dazu schreibt Scheler: Bei jedem echt tragischen Vorkommnis sehen wir über das Vorkommnis selbst dunkel hinaus auf dauernde, mit dem Wesen der Welt bereits gegebene Faktoren, Zusammenhänge, Kräfte, die so etwas möglich machen. Es tritt uns also auf unmittelbare Weise, ohne Überlegung, ohne begriffliche oder sonstige Deutung im tragischen Vorkommnis, eine bestimmte Weltbeschaffenheit entgegen, die uns in dem Vorkommnis selbst anschaulich gegenwärtig wird. Durch diese metaphysische Verankerung verschiebt sich auch die Verantwortung ins Jenseitige. Tragische Ereignisse sind solche, für die niemand auf dieser Welt konkret moralisch verantwortlich gemacht werden kann. Solange die Frage, wer hat Schuld, klar und bestimmt beantwortet werden kann, sozusagen indem man mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, das ist der Übeltäter, solange ist kein Platz für Tragik. Die tragische Schuld, so Scheler, ist eine Schuld, für die man niemanden beschuldigen kann und für die es keinen denkbaren Richter gibt. Man kann nur fatalistisch sagen, das ist halt so. Aus dieser vagen Anmutung des Metaphysischen wiederum erwächst eine spezifische, eigentümliche Art von tragischer Trauer, die sich von anderer Trauer unterscheidet. Max Scheler beschreibt sie so: Diese Trauer hat eine eigentümliche Tiefe, weil sie zwar primär dem konkreten Ereignis gilt, aber immer auch der Beschaffenheit der Welt. Die Trauer fließt so über das Ereignis hinaus in eine gleichsam horizontlose, unbestimmte Weite. Ereignisse, die abwendbar gewesen wären, erregen Gefühle anderer Art. Grauen, Entsetzen, Entrüstung. Jedenfalls immer eine Erregung, die sich vor allem an dem Gedanken festmacht, es hätte nicht sein müssen. Es hätte auch anders und besser ausgehen können, wenn dieser oder jener oder auch ich anders gehandelt hätte. Diese Erregung weicht, wenn in der metaphysischen Verankerung die Unabänderlichkeit und Unabwendbarkeit des Geschehens eingesehen wird. Dies lässt alles Aufgeregte, alles Anklagen, auch alle Verzweiflung verschwinden, die in jeder anderen Trauer enthalten sind. Die Trauer bleibt Trauer, aber es entfällt der Charakter des Entrüsteten und des Enttäuschten und der Auflehnung. Alles Begehren, Sehnen, Wünschen nach einem Nichtsein des Geschehenen ist durch das Einsehen der Unabwendbarkeit erloschen. Dadurch trägt tragische Trauer immer auch etwas Versöhnliches in sich. In diesen Überlegungen wird auch deutlich, dass es einer Voraussetzung bedarf, um Tragik empfinden zu können. Das ist das Bewusstsein. Man kann in diesem Zusammenhang auch sagen, das tragische Bewusstsein. Nur wer sich seiner selbst bewusst ist und begreift, was geschieht, zumindest ein Stück weit, und sich damit auseinandersetzt, kann sich Fragen stellen wie: Musste das geschehen? Musste es so geschehen? Etc. Und nur ein Bewusstsein, das zwischen Sein und Sollen unterscheiden kann, also zwischen dem, was geschieht, und dem, was eigentlich und gerechterweise geschehen sollte, kann die Gleichgültigkeit des kausalen Geschehens bestimmten Wertvorstellungen gegenüber wahrnehmen, also Tragik empfinden. Eine Maus etwa muss in ihrem Leben vermutlich auch leiden, möglicherweise mehr als der Mensch. Dennoch empfindet sie ihr Dasein, soweit wir das beurteilen können, wohl nicht als tragisch. Und wir auch nicht, weil es ihr nicht bewusst ist. Sie durchlebt und durchleidet einfach, was mit ihr geschieht. Der Mensch aber ist sich dessen bewusst und deshalb kann er Tragik empfinden. Tragik liegt also nicht im Geschehen selbst, sondern entsteht erst durch unseren Blick darauf. Es ist auch hier, wie schon in der ersten Dimension des Tragischen, ein Bewusstsein der Kleinheit, aus dem zugleich menschliche Größe erwächst. Auf der Basis dieser Überlegungen könnten wir eine Definition des Tragischen riskieren. Sie umfasst nicht alle einzelnen Aspekte, aber doch das Wesen des Tragischen und lautet: Das Tragische ist großes unverdientes Leid, das unausweichlich ist und für das niemand moralisch haftbar gemacht werden kann. Die tragische Dimension des Menschseins könnte man dann so definieren: Die tragische Dimension des Menschseins ist das Bewusstsein, dass dieses große, unverdiente Leid, das unausweichlich ist und für das niemand moralisch haftbar gemacht werden kann, jedem von uns jederzeit zustoßen kann. Es ist geradezu tragisch. Viele der Abwärtstrend und seine tragischen Für viele tragische Trend. Rouchette ist zur tragischen Figur des Stellenabbau wirklich tragisch. Damit lassen sich nun auch die Beispiele vom Anfang besser beurteilen. Tragisch oder nicht tragisch? Das Schicksal des Ehepaars, das beim Versuch, einen Jungen vor dem Ertrinken zu retten, selbst ertrank. Tragisch. Im Hochwasser ertrinken Gerechte und Ungerechte. Das Schicksal der Geschwister Scholl. Nicht tragisch. Das mag überraschen. Wir neigen dazu, Menschen wie den Geschwistern Scholl alles Ehrenvolle zuzubilligen, also auch ein tragisches Schicksal. Aber hier gab es einen eindeutigen Schuldigen, das verbrecherische Regime der Nationalsozialisten. Die Hinrichtung war ein Verbrechen. Deshalb, die Geschwister Scholl waren in höchster Weise mutig, ja heroisch und verdienen alle Ehren. Und ihr Schicksal war furchtbar. Aber es war nicht tragisch. Das Missgeschick des Häuslebauers. Nicht tragisch. Es gibt einen Schuldigen, den Unternehmer oder Handwerker, der den Keller fehlerhaft gebaut hat. Der Umstand, dass ein Fußballstürmer 8 Monate lang das Tor nicht traf, natürlich nicht tragisch. Sicherlich war da auch Pech mit im Spiel, aber das ist etwas anderes als Tragik. Ein 7-jähriges Mädchen, das vom Blitz erschlagen wurde. Tragisch. Ein 79-Jähriger, der vom Blitz erschlagen wurde, auch tragisch. Auch wenn uns das Schicksal des Mädchens vermutlich stärker berührt. Aber selbst der 79-Jährige ist Opfer der Gleichgültigkeit der Kausalverhältnisse in der Natur. Ein Minister, der sein Lieblingsprojekt nicht durchbrachte. Nicht tragisch. Das hätte er halt anders machen oder von vornherein sein lassen sollen. Wenn wir nun klarer sehen, was Tragik eigentlich bedeutet und was also tragisch ist und was nicht, dann ändert sich an den Sachverhalten in der Welt nichts. Leider. Aber unsere Sichtweise auf die Dinge verändert sich. Unsere Gefühle und unsere Reaktionen. Ein klares Verständnis des Tragischen verhindert den gewaltigen Ausbruch gegen den Sinnenbetrug, den aber vielleicht auch nur der Dramatiker in Bodo Strauß befürchtet. Auf jeden Fall aber verhindert es eine Oberflächlichkeit, Abstumpfung und Verflachung unserer Gefühle. Die wäre zwar nicht gerade tragisch, aber schade wäre sie schon. Sie hörten »Die tragische Dimension des Menschseins« von Michael Konrad. Es sprachen Ruth Geiersberger, Axel Wostri und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Susanne Harasim und Christian Schimmüller. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.